in kurzer Zeit aus ein paar Worten neues Land und taten so, als ob wir es nicht wüssten. Wir nutzten die Gelegenheit und legten Feuer an den Strand und am Ende kamen die Touristen. Die Geister, die wir riefen, waren da und wollten nicht mehr gehen. Als wir schon lange nicht mehr liefen, merkten wir es, dass wir stehen. Wir schlagen mit den Flügeln, wir schlagen mit den Flügeln, wir schlagen mit den Flügeln. Wir schlagen mit den Flügeln, wir schlagen mit den Flügeln, wir schlagen mit den Flügeln, wir schlagen mit den Flügeln. Doch wir kommen nicht vom Boden los. Schlage mit den Flügeln. Jetzt sind wir hier. Es ist nicht deine Schuld. Dein Gepäck hat zu viel Gewicht. Ich schlage mit den Flügeln. Uns hat ein Weg hierher geführt. Lass es los, ganz egal was es ist, du brauchst es nicht. Ich schlage mit den Flügeln. Ich schlage mit den Flügeln. Ich schlage mit den Flügeln. Ich schlage mit den Flügeln. Wir schlagen mit den Flügeln. Ich schlage mit den Flügeln. Und ich schlage mit den Flügeln. Ich schlage mit dem Radschirm. Ich schlage mit den Flügeln. Ich schlage mit den Flügeln. Ich schlage mit den Flügeln. Ich schlage mit den Flügeln. Ich schlage mit den Flügeln. Ich schlage mit den Flügeln. Ich schlage mit den Schlage mit den Flügeln. Ich schlage mit den Flügeln.